Machen Wolken dir den Himmel trübe, sage es Jesus, sage es Jesus, und verdunkelt Gottes süße Liebe, sage es Jesus allein. Sage es Jesus, sage es Jesus, er ist dein Bruder, dein Freund. Was es sein mag, das dein Herz kränket, sage es Jesus allein. Will der Feind mit Macht dein Herz besiegen, sage es Jesus, sage es Jesus. Bist du kraftlos mit der Sünd zu kriegen, sage es Jesus allein. Sage es Jesus, sage es Jesus, er ist dein Bruder, dein Freund. Was es sein mag, das dein Herz kränket, sage es Jesus allein. Will der Sorgenmantel dich bedecken, sage es Jesus, sage es Jesus. Angst und Mühe wollen dich zur Erde strecken, sage es Jesus allein. Sage es Jesus, sage es Jesus, er ist dein Bruder, dein Freund. Sein mag, das dein Herz kränket, sage es Jesus allein. Sind es Trübsal oder sind es Freuden, sage es Jesus, sage es Jesus. Soll dich nichts von Gottes Liebe scheiden, sage es Jesus allein. Sage es Jesus, sage es Jesus, er ist dein Bruder, dein Freund. Was es sein mag, das dein Herz kränket, sage es Jesus allein.